Was passiert? Du darfst nie, niemals aufgeben. Ich hab mich nun hiermit endlich gefunden, meine Reime, meine Bars, ich soll sie endlich abrunden, muss das Rap-Business überhaupt erstmal erkunden, ja, Dark Will Life, ist es mir echt gelungen. Ich hab mich nun hiermit ja endlich gefunden, meine Reime, meine Bars, ich soll sie nur noch abrunden, muss das Rap-Business überhaupt erstmal erkunden, ja, Dark Will Life, ist es mir echt gelungen. Ich hab mich nun hiermit ja endlich gefunden, meine Reime, meine Bars, ich soll sie nur noch abrunden, muss das Rap-Business überhaupt erstmal erkunden, ja, Dark Real Life, es ist mir echt gelungen. Ja, vor circa genau 4,5 Jahren quälten sie mich leider, diese ganzen scheiß Fragen, was fehlten es waren, darauf die ganzen Antworten, ich wollte nicht flüchten vor meinen ganzen Problemen, also musste ich überlegen, eine schnelle Lösung finden, ich schrieb meine Probleme auf, begann so das Texten, heute kann ich endlich sagen, es soll mir echt gelingen, ja, mit diesem Album hier soll ich mich endlich finden, nun bewege ich Menschen mit meinen ganzen Texten, damit hab ich es geschafft, hier ein Zeichen zu setzen, ich merke, sie haben Gefallen an mir, an jeden Einzelnen, der mir half, ich danke dir, wo wär ich ohne euch, was wär aus mir geworden, ich glaub ohne euch, hätt ich alles hingeworfen, nur dank meinen Freunden ist es mir so gelungen, ohne sie hätt ich mich nie wieder gefunden. Ich hab mich nun hiermit ja endlich wieder gefunden, meine Reime, meine Bars, ich soll sie nur noch abrunden, muss das Rap-Business überhaupt erstmal erkunden, ja, Dark Real Life ist es mir echt gelungen. Ich hab mich nun hiermit endlich wieder gefunden, meine Reime, meine Bars, ich soll sie nur noch abrunden, muss das Rap-Business überhaupt erstmal erkunden, ja, Dark Real Life ist mir echt gelungen.